Abschnitt 10 aus Hetzjagd durch die Zeit von Egon Erwin Kisch. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Die Hetzjagd, 5. Akt. Harakiri. Dunkles Hotelzimmer wie 1. Akt. Redl tritt ein, macht Licht, bricht in einem Stuhl zusammen. Abgeblasen. Er richtet sich langsam auf, legt die Mütze ab. Adieu, Kokarde. Er schnallt den Säbel ab. Dich werden sie auch zerbrechen. Er sieht die Orden an, tastet nach den Kragensternen und reißt dann den Waffenrock vom Körper. Weg damit. Es klopft leise an die Tür. Er fährt zusammen. Sind sie schon da? Es klopft noch einmal. Er versucht, hereinzurufen, bringt nur einen unartikulierten Ton hervor. Franzi öffnet die Tür. Verzeihen Sie, Herr Oberst. Redl. Wer ist da? Franzi. Ich bin es, Herr Oberst. Redl. Ja, entschuldigen Sie, mein Fräulein. Er zieht rasch den Waffenrock an. Franzi steht noch immer in der Tür. Bitte, treten Sie näher. Franzi. Ich komme, Herr Oberst, Sie um etwas zu bitten. Redl. Um etwas zu bitten? Man kommt mich um etwas zu bitten? Er lacht hysterisch. Franzi erschrickt. Sind Sie krank, Herr Oberst? Redl. Ja, krank. Ein bisschen krank. Nur tödlich. Aber was? Er rafft sich zusammen. Womit kann ich Ihnen dienen, gnädiges Fräulein? Franzi. Herr Oberst, ich komme von Stefan. Er hat alles zur Reise vorbereitet. Redl. Zur Reise? Franzi. Ja, er hat mir gesagt, dass er mit Ihnen fortfährt. Redl. Mit mir fortfährt? Franzi. Er hat mir alles ganz offen gesagt, dass er Ihnen sein Ehrenwort gegeben hat. Redl. Ja, er hat mir sein Ehrenwort gegeben. Das ist schon lange her, schrecklich lange. Franzi. Nein, vor 2 Stunden, als ich von hier weggegangen war. Redl. Vor 2 Stunden. 2 Stunden sind eine lange, lange Zeit, gnädiges Fräulein. Sie wissen nicht, was sich in 2 Stunden ereignen kann. 2 Stunden lang ist der Weg vom höchsten Glück zum tiefsten Unglück. 2 Stunden genügen, um einen blühenden Baum in Brennholz zu spalten. Sind es wirklich erst 2 Stunden, seit Sie hier waren? Franzi. Ja, und auch ich habe in den 2 Stunden gelernt. Ich habe mich schlecht benommen. Ich habe gefordert, wo ich hätte bitten müssen. Ich hätte Ihnen gestehen sollen, dass ich ein schwaches Mädchen bin, dass ich nichts auf der Welt habe als ihn, nichts als meinen braven, lieben Stefan, und dass ich nicht leben kann ohne ihn. Ich hätte mich Ihnen zu Füßen werfen sollen, sie kniet nieder, und Sie bitten, lassen Sie mir meinen Stefan. Sie sind ein so großer Mensch, Herr Oberst. Sie genießen Achtung, Vertrauen. Vor Ihnen steht die glanzvollste Zukunft. Tausende beneiden Sie um Ihr Glück. Tausend. Redl hat vom Augenblick an, da Franzi niedergekniet ist, ihre Worte mit einem irren Lachen begleitet, das bei dem Worte Glück in einen Ausbruch des Schluchzens übergeht. Er taumelt. Franzi springt erschreckt auf und stützt ihn. Um Himmels Willen, was ist Ihnen? Riedel nach einer Pause. Es ist nichts. Seien Sie unbesorgt. Ich werde Ihnen nicht im Wege stehen. Stefan wird mich nie mehr wiedersehen. Sagen Sie ihm, ich lasse ihn grüßen und ich wünsche ihm mehr Glück, als ich gehabt habe. Sagen. Franzi, was ist los, Herr Oberst? Was ist Ihnen geschehen? Redl, sagen Sie ihm, dass ich bis zur letzten Minute an ihn gedacht habe. Franzi, was wollen Sie tun? Sehen Sie, Herr Oberst, ich bin nur ein Frauenzimmer, und ich weiß, dass Sie die Frauen verachten. Ich weiß nicht, was Sie zur Verzweiflung treibt, aber ich möchte Ihnen sagen, vor einer Stunde habe ich erfahren, dass sich mein Stefan für Sie entschieden hat und von mir fortgehen will. Da ist mir auch einen Augenblick lang der Gedanke gekommen, ob es nicht besser wäre, mit mir Schluss zu machen, aber gleich darauf habe ich gewusst, dass das kein Weg für einen starken Menschen ist. Solange man arbeiten kann und lieben, braucht man nicht zu sterben. Und das gilt auch für Sie, Herr Oberst. Sie nimmt den Säbel. Was ist das für ein Handwerkszeug, das anderen Wunden schlägt? Sie nimmt die Mütze. Warum tragen Sie den Namenszug eines anderen auf dem Kopf? Sie weist auf den Waffenrock. Warum tragen Sie eine Livree wie ein Lakai? Sie packt die Orden an. Warum tragen Sie diese blechernen Ehrenzeichen wie ein preisgekrönter Köter? Werfen Sie das alles von sich, wenn es Sie bedrückt, und versuchen Sie es mit dem Leben statt mit dem Tod. Wenn Sie Straßen fegen oder Kanäle putzen, so tun Sie eine tausendmal ehrenvollere Arbeit, als wenn Sie Spione anwerben und Spione entlarven. Redl, ich danke Ihnen, mein liebes Fräulein. Jetzt ist es leider zu spät. Franzi, es ist niemals zu spät. Redl, Sie haben vielleicht recht. Auch jetzt kann ich noch Mut brauchen. Ich bitte Sie, gehen Sie jetzt, gnädiges Fräulein. Franzi, ich danke Ihnen, Herr Oberst. Redl, ich habe Ihnen zu danken, gnädiges Fräulein. Franzi, auf Wiedersehen. Redl, auf wie, leben Sie wohl. Franzi, ab. Redl geht zum Schreibtisch, nimmt Briefpapier. Wem zuerst? Dem Korpskommandanten. Beginnt zu schreiben, zerreißt, fängt wieder an. Es klopft. Schon? Herein. Omanitzky, General Höfer und Major Auditor Worliczek treten ein, die Kappen auf dem Kopf. Redl, ich weiß, weshalb die Herren kommen. Ich stelle nichts in Abrede. Omanitzky, ich habe Sie zu fragen, ob Sie Komplizen haben, Herr Redl. Redl, bei den Worten Herr Redl zusammenzuckend, nein, niemand. Omanitzky, wer hat Sie zum Spionagedienst angeworben? Redl, der russische Militärattaché, der mich beobachten ließ, weil ich Spionagereferent war, erfuhr so davon, dass ich, Pause, dass ich homosexuell bin. Ich bin das Opfer einer Erpressung. Omanitzky, homosexuell? Höfer, fürchterlich. Worliczek, pfui Teufel. Omanitzky, Herr Redl, Sie haben über höheren Befehl die Angelegenheit binnen einer Stunde in der einzig möglichen Form zu erledigen. Bin ich verstanden worden? Redl, nach einer Pause. Ja. Umanitzki. Sie dürfen um eine Schusswaffe bitten. Redl. Ich bitte gehorsamst um eine Schusswaffe. Umanitzki macht dem Major-Auditor ein Zeichen, worauf dieser dem Umanitzki einen Revolver einhändigt. Umanitzki gibt ihn an General Höfer weiter, der ihn dem Redl überreicht. Umanitzki salutiert. Herr General, ich melde gehorsamst den Vollzug der Amtshandlung. Höfer salutiert gegen Umanitzki. Die drei verlassen das Zimmer. Redl nimmt den Revolver, hebt ihn gegen den geöffneten Mund. Es fällt der Vorhang und hernach der Schuss. Ende. Ende von Abschnitt 10. Gelesen von Klaus Missfeld.